Und wenn wir uns auf eine Sprache nicht einigen können, dann eben in der Zeichensprache. Mit 10 Fingern, mit Fingerspiel, Augenrollen und Kopfwackeln. Sie aber hören nicht auf mich. Sie rennen weiter. Ich sehe die schwarzen Beine flitzen unter den glitzernden Eisbrocken. Die rennen weiter, wollen sich auf ein Gespräch nicht einlassen. Rennen und rennen hinunter in die fruchtbaren, grün leuchtenden Täler von Ecuador. In das irdische Paradies, wo alles wächst und wuchert. Bis ihr dort unten seid, sind eure kostbaren Eisbrocken doch schon weggeschmolzen. Da fragt sich doch einer, der bei Verstand ist, ob das der Mühe wert war. Fragt man sich doch. Mit wem sprichst du? Ich höre dich immer zu sprechen. Jetzt schweige ich. Du redest wie Bäume rauschen. Ich finde und finde meine Bursche nicht. Da steht ja plötzlich jemand, der mir zuhört. Unversehens hereingekommen. Sie stehen da im Zimmer und messen mit den Augen die Quadratmeter nach Länge und Breite. Sieht das so aus? Jetzt habe ich die Brosche. Ich habe doch den Brief geschickt, den haben Sie doch bekommen. Ach, wie schade. Ich muss gerade heute Abend in die Oper. Ich habe eine Karte geschenkt bekommen von unserer früheren Schneiderin. Der Schwiegersohn ist in der Oper beschäftigt. Ich will nur eben Ihre Unterschrift, Herr Paul, dann bin ich schon wieder weg. Ja, ja. Ach, wissen Sie, Paul macht Briefe gar nicht mehr auf. Seit Jahren nicht mehr. Ich schon. Paul lacht mich dann immer aus. Er sagt, ich warte noch auf das große Glück. Warte ich ja auch. Er wirft die Post einfach weg? Ich werfe nie Post weg. Paul. Man lässt sie einfach liegen. Es kommt etwas dazu, das bleibt auch liegen. Es sammelt sich etwas an. Es wird ein kleiner Haufen. Es wird ein größerer Haufen. Und dann rutscht er mal vom Tisch. Man tritt ein paar Mal drauf beim Hin- und Hergehen. Dann schiebt mal jemand das Papier beiseite. Es wird was draufgestellt. Allmählich ist es eben weg. Sehen Sie? Es ist eine Terminsache. Das Gebäude, ich bin nämlich der Erbe, habe ich Ihnen alles geschrieben. Tja. Wenn es sich um Geschäftliches handelt, muss das immer mein Bruder machen. Oh, jetzt ist es höchste Zeit für mich. In dem blauen Topf sind noch Nudeln, Paul! Ist sie aber nicht wieder kalt! Ich könnte mich kurz noch mal vorstellen. Das lohnt sich nicht, die Nudeln warm zu machen. Ich kann Ihnen gerne erklären, wie ich unten ins Haus gekommen bin, nämlich so. Es hat sich im Nachlass der alten Dame, der ich die Erbschaft verdanke, ein Schlüssel gefunden. Was? Ein Schlüssel! Das Haus wird ja vielleicht noch stehen, dachte ich, aber ob so ein alter Schlüssel noch passt, so ein großes eisernes Ding, passte. Nun ist es zu spät, falls Sie doch noch Nudeln wollten. Einen Kocher stellt man doch nicht auf das Klavier. Der Kocher auf dem Klavier, sowas. Luise spielt noch hin und wieder. Mal den Flohwalzer, mal was anderes. Sie wohnen mit Ihrer Schwester allein hier oben? Das Rückgebäude hat 6 Räume. Könnte sein. Es ist so. Den hinteren Raum haben wir nie benutzt. So. Er hatte keine Atmosphäre. Und in 2 regnet es rein. Die haben wir nach und nach aufgegeben. Aufgegeben. Aufgegeben? Wer will denn dieses ständige Geräusch ertragen, wenn die Tropfen in die aufgestellten Eimer knallen? 4 Eimer haben wir aufgestellt. Hauptsächlich um die Sessel herum. Der Teppich war mit der Zeit so durchnässt, dass eine Nebelschicht über dem Boden stand. Und dauernd Kurzschluss. Da saßen wir in mondloser Nacht im schottischen Hochmoor. Und von Küche kann gar keine Rede sein. Was gibt es heute für herrliche Küchen, sagt meine Schwester, die Affenforscherin. Richtig. Ich möchte doch gleich mal durch die Räume gehen. Wir waren lange nicht mehr da drin, Jüngling. Das ist doch kein Argument. Jahrelang nicht. Keine Angst, ich komme schon rein. Energisch sind Sie ja, das ist wichtig. Ich will Ihnen mal kurz erklären, was ich hier vorhabe. Ich nehme doch an, das interessiert Sie. Ja. Ich werde das gänzlich heruntergekommene Gebäude sanieren. Alles tipptopp. Sie wissen ja, was das bedeutet. Ja, ja. Das heißt nämlich 800.000 Mark investieren. Minimum. Und zwar, weil ich das Geld allein nicht aufbringe mit einem Kompagnon. Ja. Na also, er weiß, was sein Geld wert ist. Er hat es ja erst mal verdienen müssen. Ja. Zuerst muss das Haus vermessen und ein Plan erstellt werden. Alte Pläne sind nicht gefunden worden. Da machen Sie sich aber große Mühe. Herr Schwarzbeck kommt auch noch vorbei. Ist ja erstaunlich, dass Sie so Großes für uns tun wollen. Ich glaube, Sie missverstehen mich. Ja. Ich will hier einen Betrieb einrichten. Hier. Wie gut. Ohne diverse Umbauten geht das nicht ab. So. Sehen Sie sich doch bloß mal um in dieser Stadt. Gucken Sie doch mal am Friedrich-Engels-Ring, was da geplant wird. Oder wenn Sie in die Höfe sehen und durch die Fenster in eine in die kleinen Fabriken, wie Sie da sitzen, im Neonlicht, an den Maschinen und in weißen Arbeitsmänteln an Labortischen stehen. Und sind Sie mal neuerdings durch die Lützenberger Straße gegangen? Wie da bei Schabern alle paar Minuten ein vollbeladener Transporter aus der Toreinfahrt kommt und wegflitzt. Und die Fassaden sind weiß gestrichen, überall wird aufgestockt und ausgebaut. Da wollen wir doch nicht das Schandfleck übrig bleiben. Ich gehe nie in die Stadt. Vielleicht ist es auch ein Gefühl von Verpflichtung oder Traditionsbewusstsein. Der Großvater. Naja, es steht ja immer noch Comptoir an der Tür zum ehemaligen Büro. Ich habe es unter Staub und Rost entziffert, mit dem Finger das C nachgefahren. Eierfarben, das war der Anfang. Ja, was rede ich denn? Sie wissen wahrscheinlich viel mehr über meinen Großvater als ich. Sie haben ja früher da oben im Vorderhaus gesessen, seit Menschengedenken. Ich würde sehr gern später einmal genaueres von Ihnen erfahren. Das ist ja sozusagen die Geschichte der Firma. Da werden Sie Augen machen, Jüngling. Da gehen Ihnen gewaltig die Augen auf. Wie wenn Sie in das ewige Feuer blicken würden. Ich denke mir, es ist für Sie und vor allem für Ihre Schwester eine erfreuliche Sache, wieder in das Vorderhaus zu ziehen. Erst hockte er hinten im Schuppen. Da hat er seine Tüten gefüllt und dann das Bleichsoda. Wie er dann die Seife gekocht hat, da hatte er schon den roten Backsteinklotz am Fluss gemietet. Und dann die Gebäude nebenan. Und dann auf einen Schlag alles, auf einen Schlag, aus der Konkursmasse erworben. Auch das Vorderhaus, alles. Ja, und von da an war es eine richtige Fabrik. Schaffen Sie das erstmal, Jüngling. Keine Sorge. Gut. Mit Herrn Schwarzbeck zusammen, der sein Geld und seine Erfahrungen in den Betrieb einbringt. Sichere Sache. Da kam er eines Tages die Treppe heraufgestiegen, gegen Mittag. Er hatte sich angezogen, wie wenn er zur Kirche wollte. Er hatte sogar Handschuhe angezogen. Und an dem großen Esstisch saß er meinem Vater gegenüber. Meine Mutter hatte meinen Vater dahingesetzt. Er war ja schon blind und ist rausgegangen. Und wir standen alle im Flur und horchten. Mein Vater saß da wie ein Ladestock und sagte kein Wort. Kein Wort, sagte er. Nur seine beiden Hände tasteten auf der Tischdecke herum. Ihr Großvater sagte: Herr Paul, ich habe heute Morgen alle Ihre Gebäude gekauft. Ach, das gehörte vorher alles Ihnen? Herr Paul, ich habe heute Morgen alle Ihre Gebäude gekauft. Er hatte doch eine Schüsselstimme. Das ist mir nie erzählt worden. Herr Paul, ich habe heute... Das wusste ich nicht. Ja, so war es. Nun denken Sie vielleicht... Herr Paul, ich muss doch selbstverständlich über mein Eigentum verfügen können. Das müssen Sie doch einsehen. Was haben Sie denn bisher gemacht? Sie meinen, ehe ich mich entschlossen habe, da habe ich studiert. Und dachte manchmal, es könnte möglicherweise auch gar nichts aus mir werden. Da haben Sie wahrscheinlich sich selber gesucht in diesen Jahren. Da waren Sie mit einem Schritt schon auf dem Wege, der geradewegs in den Abgrund führt, Jüngling. Es macht mich ganz nervös, wenn Sie immer Jüngling zu mir sagen. Ich sage es von jetzt an nicht mehr. Sie wollen mir kündigen. Ich möchte... In meinen Berliner Jahren, in dem Haus, in dem ich wohnte. Die Frau hatte einen Liebhaber ins Haus genommen. Da sollte ich ausziehen. Da gingen 2 Jahre dahin und darüber ist sie gestorben, aus Ärger. Und er, was sollte er machen? Er ist ebenfalls gestorben. Und ich bin geblieben. Was ist denn das? Da sehe ich ja meinen Brief fliegen. Geöffnet ist er auch? Tatsächlich. Sie lassen mich alles erklären und wissen schon längst Bescheid, haben den Brief ja gelesen. Ach, gelesen oder nicht gelesen. Ich gehe jetzt mal die Räume ab. Was rede ich denn so lange? geht er in den Wald. Da verschwindet er im Dickicht. Also hier ist es. Gott, sehe ich aus, ganz eingestaubt. Tja! Oh, ich bin irgendwo mit dem Kopf an was gestoßen. Und Sie sind der berühmte Herr Paul. Wieso berühmt? Weil man Sie nie sieht, sagt Helm. Jetzt sehe ich Sie aber doch. Unten hat mir jemand gesagt, gehen Sie nur durch zum Rückgebäude und da die Treppe rauf. Man riecht's gleich. Sie stopfen Tiere aus, sagte der. Schon lange nicht mehr. Oder ganz selten. Coco ist der größte Gauner. Wie bitte? Das konnte ein Rabe sagen zu seinen Lebzeiten, den mir seine Besitzerin brachte. Dackel, Perserkatzen, Meerschweinchen, Kanarienvögel brachten mir die Leute. Runter bis zur Tanzmaus. Ach, wie interessant. Und aufwärts über Fuchs, Wolf, Leopard, verblichene Gattin bis zum Staatsoberhaupt. Na, was Sie mir da erzählen. Lenin. Das war aber doch ein einmaliger Fall. In Russland war damals ein ungewöhnlich milder Winter. Tauwetter. Und keine Gefrieranlage, wie man das heutzutage überall hat. Obwohl die Zeit drängte, gab's den bekannten Streit. Die Krupskaja wollte ihn nicht ausgestopft haben, aber die Partei, oh, die Partei, die sagte, er gehört der zukünftigen Menschheit. Schließlich waren die meisten Teile nicht mehr zum Vorzeigen, gerade noch der Kopf. Gott sei Dank. Ohne den Originalkopf hätte ja alles keinen Sinn gehabt. Die Hände. Die Hand in der typischen Herrschergeste, das ist ja bekannt von 10.000 Denkmälern hier. Die Hände hat man von einem sibirischen Postboten genommen. Was haben Sie denn alles in Ihrer großen Tasche? Ich, ach, bloß ein Sandwich, Apfelsinen und die Thermoskanne mit meinem Spezialtee. Keine tote Katze. Ich habe immer ein bisschen Vorrat. Ich glaube, ich esse jetzt mein Sandwich. Möchten Sie auch eins? Na, Ei und Gurke. Schmeckt. Oh, Lilo. Das ist meine Freundin Lilo. Wir waren hier verabredet. Er hat mir gar nicht gesagt, dass du schon die ganze Zeit hier bist. Ich musste die Räume abgeben. Wann ziehen Sie denn aus, Herr Paul? Das haben wir noch nicht besprochen. Ich klinke mich mal aus. Ich setze mich so lange in die Ecke und tu mir die Sprachkassette rein. Ja, gut, gut, gut. Ich glaube, Herr Paul, wir sollten eine schriftliche Vereinbarung über die Sache machen. Den Entwurf kennen Sie ja. Miete zahlen Sie ja so gut wie keine. Das hat meine Tante vor Jahrzehnten so vereinbart, anscheinend aus alten Familienrücksichten. Und so soll es auch bleiben. Einstweilen, wenn Sie dann in das Vorderhaus ziehen. Was hören Sie denn da, Fräulein? Das ist doch auf jeden Fall eine Verbesserung für Sie. Was hören Sie denn da? Ach, ich lerne bloß was. Wir kommen sicher zu einer raschen Einigung über den Termin. Indonesisch? Ich dachte in 4 bis 6 Wochen, damit wir zügig vorankommen. Bagaimana kidananda? Vorsicht, Kopfjäger. Das heißt, wie geht es Ihnen? Übrigens ist der Umbau seit vorgestern genehmigt. Mir geht es sehr gut. Ich bin Krankenschwester von Lubels. Ich gehe eine Zeit lang in ein Urwaldhospital in Borneo. Eine sehr hübsche Person sind Sie. Wenn man Ihnen auf der Straße begegnet, muss man den Hut ziehen. Ich besitze keinen Hut, entschuldigen Sie, aber ich sehe auch etwas Tragisches in Ihrer Erscheinung. Ich sehe das. Sie ist eine Komikerin. Hör du nur auf mit deinem Unverschämtheit. Darf ich Sie fragen, ob Sie eine Familie haben? Nein, die sind alle in Osnabrück. Und außerdem sind sie gestorben. Gut, das ist gut. Helen, wieso bin ich eine Komikerin? Das merkt man. Woran denn? Du sagst etwas und es ist komisch. Sie haben keine Familie, dann haben Sie auch keine Verpflichtungen. Ich auch nicht. Dieser junge Mann aber hat eine schwere Erbschaft übernommen. Ja, ja, ich weiß schon. Sie sagen, habt ihr Tante und die Fabrik und das Seifenpulver und der tote Großvater mit der Uhr in der Hand. Und mich? Sie sind die Zuwage. Wenn die Schreibmaschine da noch intakt ist und wenn ich sie mal benutzen dürfte, dann könnten wir die Erklärung zusammen abfassen. Auch meine Familie ist zugrunde gegangen. Gut so, gut so. Nur noch ich, Luise natürlich auch. Kann man sich vorstellen, dass man in mich einmal alle Hoffnungen gesetzt hat? Haben Sie ein Blatt Papier oder zwei vielleicht? Können Sie sich das vorstellen, Fräulein Lilo? Ich will mich gar nicht einmischen, entschuldigen Sie. In mich hatte man alle Hoffnung gesetzt. Zu diesem Zweck habe ich auch studiert. Ich habe studiert, wie man Wasser in Wein verwandelt. 18 Semester Nationalökonomie und Anatomie. Deshalb kann ich einen Papagei präparieren. Oder eine Saatkrähe, wenn das gewünscht wird. Die Verwesung überlisten, den Gestank. Lernt man sowas in Anatomie? Anatomie. Lenin ist völlig geruchlos. Sonst würde keiner mehr hingehen. Die Schreibmaschine funktioniert nicht. Die muss man erst mal säubern. Das E bleibt jedes Mal hängen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, weil Herr Schwarzbeck kommen will und da muss ich die Erklärung haben mit Ihrer Unterschrift. Ich hatte sogar mal einen Schrumpfkopf zur Reparatur, wo Sie doch nach Borneo wollen. Der sollte eine Schenkung sein fürs Museum. Ist mir aber misslungen. Er sah nicht mehr lebensecht aus. Deshalb hat das Museum ihn dann gar nicht haben wollen. Auch gut. Ich glaube ja immer alles. Das ist manchmal ein Problem. Ich will mal nebenan suchen. Ach, Helen. Ich weiß schon, dass dich Borneo ärgert. Musstest du dich denn so ausführlich mit Paul unterhalten? Über ausgestopfte Tiere, Schrumpfköpfe? Mich interessiert das. Mich nicht. Du interessierst dich auch wirklich nicht für Menschen. Noch nicht einmal für mich. Doch, für dich interessiere ich mich sogar sehr. Dich küsse ich jetzt. Glück gehabt. Du, ich ging jetzt lieber von hier weg. Mit dir ins Hotel zurück. Ich auch, aber ich kann doch jetzt nicht wegen Paul. Ich zieh dich jetzt einfach aus. Bloß nicht. Hat es nicht geklopft? Sag mal still. Herr Paul, es hat geklopft. Keine Antwort. Ich gehe selber mal. Was möchtest du denn hier? Wer bist du denn? Du hast doch eben geklopft, Kind. Wen suchst du denn? Vorhin hat sie im Haus auf der Treppe gesessen, als ich da herumging. Ach ja, das ist die kleine Blöde von der Pisulski aus dem Vorderhaus. Sowas kann man doch nicht sagen. Ist aber so. Wie heißt du denn? Du weißt doch sicher, wie du heißt. Möchtest du zu Herrn Paul? Du siehst doch, es hat keinen Zweck. Jetzt gehst du wieder und ich mache die Türe zu. So, aber bloß wegen dir, Helen. Ich finde nichts. Habe auch ganz vergessen, was ich gesucht habe. Herr Paul, Sie hatten Besuch. So. Wenn die Pisulski von der Arbeit kommt und das Kind ist hier gewesen, kriegt es Schläge, habe ich gehört. Ich weiß, warum es zu mir kommt. Weil ich seinen Schwachsinn verehre. Ich verehre in ihm den idealen Menschen, jawohl. Dem Kind fehlt die hündische Gelehrigkeit, die die übrige Menschheit zu Lakaien macht. Ach, Sie übertreiben furchtbar. Es gibt viel schlimmere Fälle, ich weiß das. Ja. Was macht man mit einem Menschen, der nicht von der Stelle rückt? Er ist da, er geht nicht. Man bittet, man droht, aber er rührt sich nicht. Vielleicht verprügelt man ihn. Vielleicht bringt ihn das in Bewegung. Vielleicht aber auch nicht. Dann zertrümmert man das Dach, dass es auf ihn herniederregnet. Schließlich reißt man die Wände ein und der Mensch sitzt im Freien. Im Sommer die Sonnenhitze, im Winter die Kälte. Und es schneit und schneit. Er bleibt sitzen, wo er sitzt. Ich glaube, ich gehe jetzt schon mal allein ins Hotel. Bleiben Sie. Ich lasse euch hier sitzen und ihr macht eure Sache. Was für eine Sache, wenn ich fragen darf. Aber hören Sie. Deswegen ist er denn doch hier. Ja, ja. Schade, Ihr Anblick ist sehr angenehm. Das ist ja ein sogenanntes Kompliment. Immer auf der Suche sind Sie. Nach was? Das weiß man nicht. Ich finde schon immer das Richtige, keine Panik. Durch alle Kontinente. Helm. Ja, ja. Geh nur ins Hotel voraus. Oder ich bleibe doch lieber. Wieso denn das jetzt? Ach, ich weiß nicht. Bis zum Äquator. Den Äquator habe ich schon mal übersprungen. Ich lausche, ich höre zu. Erzählen kann ich das alles nicht, leider. Ich erlebe viel, aber ich kann es nicht erzählen. Heutzutage bringt man Fotografien von seinen Abenteuern mit nach Hause. Da ist bei mir immer das Falsche drauf, das ist mein Problem. Lilo, es wäre doch besser, wir treffen uns im Hotel. Ich bin selbstständig, ich kann machen, was ich will. Da liegen ja jede Menge Schallplatten rum. Meine Schwester liebt die italienische Oper. Mensch, hier, Tango. Herr Paul, ich möchte... Warten Sie. Tango Argentino. Tango finde ich gut. Stell den Kasten ab, Lilo. Mich bringt das so schön in Stimmung. Mich nicht. Ich komme immer durch. Früher hatte ich ja zum Beispiel eine Zeit lang den Hund. Der kriegte immer zuerst sein Fressen, noch vor mir die besten Brocken. Erst er, dann ich. Von dem habe ich ja damals gelebt. Der ist im Fernsehen aufgetreten, Werbung, sogar im Theater mal. Ich musste auf der anderen Seite stehen mit der Wurst und er zweimal über die Bühne. Er kriegte immer Beifall. Gehen Sie doch zum Theater. Werden Sie Künstlerin. Ich kann alles. Aber ich weiß nicht, als was ich da auftreten soll. Nee, lieber nicht. Sie treten auf und rufen, wenn ich nur meine Unschuld los wäre. Das ist nicht Ihr Problem. Verdammt nochmal. Ich werde meine Unschuld schon loswerden. Verdammt nochmal. Ich werde meine Unschuld schon loswerden. Verdammt nochmal. Ich werde meine Unschuld schon loswerden. Verdammt nochmal. Ich werde meine Unschuld schon loswerden. Schneit es. Es schneit. Sie haben keine Ahnung von dieser verehrungswürdigen Person, Jüngling. Da steht ein stummer Mann und guckt zu. Der guckt nicht mehr lange zu. Das ist ein Heiliger mit Heiligenschein am Ganges. Ja, zu dem muss sie unbedingt hin. Und zu dem sagt sie, verdammt nochmal, jetzt ist es aber langsam höchste Zeit. Mein Leben ist gleich dahin. Das sagte sie zwei- oder dreimal und singt dann noch. In einer Nacht am Ganges, in Mondenschein gelang es. Helm! Ja, ich leg noch eine Platte auf. Was wollen Sie denn hören? Die da? Ist nichts. Das ist eine schönere. Ja? Auch nichts. Ganz falsch. Was ist denn mit dir los? Rossini. Puccini. Leon Cavallo. Verdi. Monteverdi. Verdammte Clownsbande. Lauter Irre. Die wollen ja, dass alles kaputt geht. Chaoten! Die wollen alles in Trümmern sehen! Die haben keine Hemmung vor irgendetwas! Die schlagen einfach ein! Denen ist alles egal! Die wollen alles aufrollen! Denn er gibt Platte! Das ganze Haus! Schwarzbeck, guten Abend. Ein Prinz ist es nicht. Ich sehe seine Schuhe an. Oh, Herr Schwarzbeck. Ich bin ein Prinz geboren. Ich habe nur mein Portemonnaie verloren. Entschuldigen Sie, Herr Schwarzbeck, ist es schon acht? Viertel nach. Wie dumm. Da habe ich mich ganz mit der Zeit vertan. Das Gebäude war ja offen. Ich dachte, ich sehe mich schon mal ein bisschen um. Das sind ja wohl die fraglichen Räume hier. Und das hier ist der bewusste Herr. Hat hier bisher gehaust. Residiert. Ich glaube, Herr Schwarzbeck, wir gehen erst mal durch. Dabei besprechen wir alles. Ich habe von allen Unterlagen für Sie Kopien gemacht. Nehme ich dann mit. Stell mich doch mal vor, bitte. Ist nicht nötig. Anblick genügt. Netter Anblick. Laubfrosch. Ich bin optimistisch, deshalb habe ich immer was Grünes an. Mal Schuhe, mal ein Clip und wenn es ein grüner Fingernagel ist. Ohne was Grünes gehe ich nie aus dem Haus. Ich habe mir auch schon mal Unterwäsche grün gefärbt. Eine hochbegabte Person. Kann ich mir denken. Sieht man. Ich finde Ihre gemeinsamen Pläne sehr interessant. Viel ist es ja nicht. Die staubige Klitsche hier, aber immerhin. Die Lage. Immerhin ausbaufähig. Ich bin ein freier Mensch. Ich besitze nichts. Man kann mir nichts nehmen. Hören Sie mal, Herr Dings. Es ist ja ein Segen, dass wir Sie hier rausholen. Der Seifenstaub dringt ja noch immer durch alle Ritzen. Was muss das für ein Krach gewesen sein früher, wenn unten die Zerkleinerungsmaschine im Gang war? Das ist ja im Grunde genommen eine menschenunwürdige Behausung. So, so. Dass er raus muss, ist ja klar. Er meint immer noch, er macht einen schlechten Tausch. Wenn Sie mal in einer netten, ordentlichen Wohnung sind, werden Sie auch ein ganz anderer Mensch. Passen Sie mal auf. Jawohl. Aber daran liegt mir nichts. Da können Sie sich ein Blumenfenster anlegen. Primeln und Hyazinthen. Da stehen Sie da und schnuppern Blumenduft. Ein bisschen Natur ins Familienleben, da freut sich doch auch Ihre Gattin. Meine Frau ist eine Intellektuelle. Umso besser. Die hat doch bestimmt ein bisschen Natur nötig und den feinen Blick auf eine belebte Straße. Sie haben eine Frau? Ja, ich habe sie allerdings lange Zeit nicht gesehen. Ach, das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind überhaupt nicht verheiratet. Sie sind doch ein Einzelmensch. Die Wand. Sperrholz. Drüber tapezieren, was? Naja, man kann sie ja wegnehmen. Wieso lange nicht gesehen, Herr Paul? Gerade während des Hochzeitsessens ist ja eine Biene unter den Rock gekrochen und hat sie gestochen. Und zwar, wie meine Schwester treffend sagt, an der delikatesten Stelle. Sie ist nach Hause gelaufen. Ich saß in meiner Wohnung und sie saß in ihrer Wohnung. Und wir haben telefoniert und sie gab mir die Schuld an allem. Seitdem leben wir getrennt. Ach. Ist das ein Gasrohr? Herr Paul! Ist das ein Gasrohr? Es war ursprünglich ein Gasrohr. Aber ich glaube, es ist kein Gas mehr drin. Aber Sie können es ja selbst feststellen. Es gibt einen Schlüssel, der wurde immer in einem der Fächer verwahrt. Geheiratet und am Hochzeitstag schon auseinander. Stell dir das mal vor, Helm! Die Hochzeitsnacht muss man doch wenigstens mitnehmen, nicht wahr? Was ist denn das für ein Kasten da oben? Ich weiß nicht. Da kommt man ja schwer ran. Kein Problem, bin schon oben. Man muss ja über alles Bescheid wissen, nicht? Wenn man sich irgendwo beteiligen will. Sie sind sehr gelenkig, Fräulein. Und sparsam sind Sie auch. Sie haben ja gar keinen Büßenhalt an. Man sieht ja alles. Sie sparen wohl Wäsche. Sie sehen aber auch wirklich alles. Und dabei habe ich nur ein Auge. Das andere ist mir rausgekippt. Um Gottes Willen, wie das denn? Da habe ich mein Stielauge gemacht. Und flutsch, weg. Glauben Sie wohl nicht. Da kann ich gegenklopfen. Da tun Sie mir aber leid. Hier ist der Schlüssel für den Gashahn. Ja, war gar nicht so wichtig. Aber gehen wir mal eben gucken. Ich mache so lange Ihre Erklärung fertig, Herr Paul. Aha. Sie scheinen ja die treibende Kraft zu sein, Herr Schwarzbeck. Es muss ja einer sein, der schiebt. Ja, muss wohl. Ich habe mich bisher nur mit diesem jungen Mann unterhalten. Ein sehr sympathischer junger Mann. Sehr, aber schwache Nerven. Nicht belastbar. Schade. Ja, tot. Kein Gas. Wenn ich mir einen Partner suchen würde, einen Geschäftspartner. Ich habe ja kein Geschäft. Aber was er mir gesagt hat, klang etwas nebulös. Er hat bis jetzt noch keinen Finger krumm gemacht. Er hat all die Jahre nur herumgesessen, hat nur gedacht. Das hat er mir gesagt. Hat ein bisschen studiert, Ökonomie, das ist alles. Hat studiert, wie man Wasser in Wein verwandelt. Ich kenne das, mit mir war das auch so. Aber so macht man keine Geschäfte. Daraus wird nichts, das sehen Sie an mir. Brauchen Sie mich nur anzusehen, dann sehen Sie es. Hören Sie sich mal an, was er von Ihnen hält. Wie? Ich habe nicht zugehört. Dann sagen Sie ihm das nochmal. Und zwar in beide Ohren, Herr... Walala, wie, so ist das Leben. Dem einen wird's genommen, dem anderen wird's gegeben. Was haben Sie denn über mich beraten? Nun sehen Sie mal, wie Sie hier klarkommen. Ich klettere in der Zwischenzeit mal ins Dachgeschoss hoch. Und sehen nach, ob wir die ganze Decke nicht besser rausreißen. Hätten wir ja Platz über zwei Etagen für unsere Anlage. Ja, Arrangement ist ja nicht meine Sache. Nun ist er weg. Jetzt haben wir mal einen Moment Ruhe. Ozeanische Ruhe. Tiefe ozeanische Ruhe. Betten Sie sich auf die Ottomane und ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Ich will meine Schuhe nicht ausziehen. Warum soll ich denn meine Schuhe ausziehen? Ich gehe hier nie in Schuhen umher. Eingezwängte Füße. Sehen Sie sich mal meine Füße an. Den einen Fuß und den anderen Fuß. Die Füße einer Prinzessin. Fräulein Nilo, lachen Sie nicht. Mein Körper ist schwer, aber meine Füße, kleine springende Katzen. Immer wollen Sie mich ablenken. Ich will etwas anfangen mit meinem Leben und Sie nehmen mir den Platz weg. Ich gehe, ich weiche. Wann präzise? Ich gehe sofort. Von sofort ist nicht die Rede. Auf der Stelle. Wo sind meine Schuhe? Das ist doch Unsinn. Es macht mir gar nichts aus. Ich gehe aus dieser Tür und die Treppe hinunter und über den Hof und durch die Toreinfahrt auf die Straße. Dazu muss ich festes Schuhwerk haben. Und Sie stellen hier Ihre Kessel auf. Sie können doch nicht weg. Es regnet doch. Helm! Herr Paul, Sie wissen, dass es so nicht gemeint ist. Bitte, wertes Fräulein, wenn meine Schwester aus Aida zurückkommt, teilen Sie ihr mit, dass ich davongegangen bin. Ich sitze im Wartesaal. Wenn dort geschlossen wird, nach Mitternacht, dann werde ich... Nein, auf eine der öffentlichen Bänke am Bahnhofsplatz werde ich mich nicht legen. Was ist denn bloß auf einmal passiert? Ich werde meinen Stuhl mitnehmen. Sie können doch nicht am Bahnhof bleiben. Ich bin ein freier Mensch. Ich stelle meinen Stuhl an eine geschützte Stelle und setze mich drauf. Aber Herr Paul... Ich hänge nicht am Besitz. Ich überlasse Ihnen alles. Ich habe mit meinem bisherigen Leben bewiesen, dass ich nicht am Besitz hänge. Habe alles weggegeben. Bis auf das Klavier. Das ist Ihnen unverständlich, Jüngling. Grüßen Sie meine Schwester. Grüßen Sie das Kind. Es wird mich nicht mehr finden. Helm, du kannst sie doch nicht einfach weggehen lassen. Er soll ja nicht wegrennen, er soll umziehen. Herr Paul, hören Sie doch mal zu. Das ist mein Weg. Und da gehe ich mit meinem Stuhl hinaus. Sie müssen mir doch nur die Unterschrift... Wer lebt, stört. Wer lebt... Stör! Am Bahnhof. So weit kommt er ja gar nicht mit dem schweren Stuhl. Du kannst das Monster ja zurückholen. Nimm den Schirm mit, damit er schön trocken bleibt. Geht einfach weg. Dabei ist es doch alles wegen ihm. Und Luise, die alte Schraube, kommt gleich nach Haus. Naja, wenn der Paul aber doch... Ich meine, wenn er nicht mehr da ist, dann braucht er ja nicht mehr hier zu wohnen. Dann wäre ja alles einfach. Und die Schwester von dem würde doch sicher lieber woanders hinziehen. Ich soll mich freuen, wenn er tot ist. Nicht freuen, aber wenn er doch sowieso tot ist. Ich bin ja nicht schuld. Ich habe ihn ja nicht weggeschickt. Du hast ihn weggeschickt. Ich bin schuld. Du sagst es jetzt selbst. Ich. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ich habe mir den Abend ganz anders vorgestellt. Ich auch. Sie sind ja immer noch hier. Er war's nicht. Nun ist ja alles gut. Kannst du doch froh sein. Nun ist ja alles in Ordnung. Und Herr Schwarzbeck ist weg. Doch auch gut. Ist doch wunderbar. Es ist sehr ärgerlich, dass Herr Schwarzbeck weg ist. Unter diesen Umständen. Ich bin sehr froh, dass Sie wiedergekommen sind. Meine Freundin hatte sogar schon Todesvisionen, Sie betreffend. Leider musste ich noch hierbleiben, Herr Paul. Es ist nicht meine Schuld. Hören Sie doch mal auf zu pfeifen. Während Sie weg waren, habe ich noch ein längeres Gespräch mit Herrn Schwarzbeck gehabt. Herr Schwarzbeck hat mir sozusagen ein Ultimatum gestellt. Ich meine, was die von Ihnen quasi provisorisch bewohnten Fabrikationsräume betrifft. Wir müssen uns auf jeden Fall heute Abend noch einigen. Ich gestehe, ich bin in Ihrer Hand. Meine Zukunft hängt von Ihrer Unterschrift ab. Wie? Ich muss Fakten schaffen! Ich komme die Treppe rauf und finde da unseren Stuhl auf dem Absatz. Wieso steht unser Stuhl auf der Treppe? Ach, guten Abend, Fräulein Luise. Nun sind Sie schon zurück und ich bin immer noch bei Ihnen. Ja, das mit dem Stuhl. Was? Dann war der Herr Paul nicht mal auf der Straße? Und wieso ist denn hier so ein Chaos? Dann hat das alte Stinktier bloß hinter dem Geländer gesessen. Die ganze Zeit. War nicht mal draußen. Warum schreit dieses junge Fräulein meinen Bruder Paul so an? Ich kenne das Fräulein gar nicht, Herr Helm. Das ist Lilo Schöps. Sein Mantel ist gar nicht nass, das sehe ich jetzt erst. Und ich renne eine Stunde lang im Regen herum. Bloß wegen Ihnen. Sie sind sehr ungezogen. Und ich weiß auch gar nicht, warum Sie hier sind. Ich auch nicht. Ich gehe jetzt. Aber Lilo, warte doch. Es dauert nicht mehr lange. Paul, du hattest natürlich recht. Radames, dieser Gast aus Düsseldorf, hat geknödelt. Lilo, du gehst jetzt ins Hotel? Nee, nach Borneo. Borneo. Fräulein Möller hat es nicht gemerkt. Sie hört die Unterschiede gar nicht. Ich mache sie auch nicht drauf aufmerksam. Sie hat mir nun mal die Karte geschenkt. Sie kriegt sie ja auch umsonst. Naja. Fräulein Luise, ich brauche Herrn Paul nur noch einen Moment. Denk dir, Paul, die Schallplatte hat sie mir auch geschenkt. Ein Querschnitt durch Aida. Wir haben an dem Verkaufsstand neben der Kasse ein bisschen geguckt. Bitte. Und da haben wir sie entdeckt. Auf der Platte singt Peter Anders. Fräulein. Und ich sage ganz spontan, in dieser Besetzung würde ich Aida gerne mal hören. Da hat sie sie mir geschenkt. Es ist allerdings eine verbilligte Schallplatte. Ich glaube, wir sind uns inzwischen einig. Das Fräulein mit der schrillen Stimme ist doch hoffentlich nicht Ihre Braut. Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Fräulein Luise. Sie macht sich wohl große Hoffnung auf Sie. Nee, ist schon auf dem Weg nach Borneo. Paul ist ein so guter Psychologe. Kenntnisse, wie er sie auf den verschiedensten Gebieten hat. Das findet man nicht ein zweites Mal. Jeder könnte sich Rat bei ihm holen. Und Sie sind ja auch deswegen hierher gekommen. Nein, eigentlich nicht. Mein Bruder hätte jeden Beruf ergreifen können. Welchen? Jeden. Welchen? Arzt? Was ist denn da schon Besonderes? Seit 10 Jahren gehe ich mit meinem Knie zu Dr. Strackmann. Und immer sagt er nur, das ist konstitutionsbedingt, Fräulein Paul. Na, und ein Chirurg? Chirurg ist doch manuelle Geschicklichkeit, ja. Nichts weiter. Anatomie hat Paul ja aufgegeben, das war ihm zu anspruchslos. Die meisten Menschen haben ja eine Begabung, wenn überhaupt. Aber Paul kann eben alles. Was muss der Mensch machen? Wenigstens vom Sofa aufstehen, aus dem Haus gehen. Mal draußen sehen, wie sich die Welt verändert. Sie verändert sich nämlich gerade so enorm. Das hat Paul eben nicht nötig. Er muss nicht extra hingehen und sich beteiligen. Er muss es nicht mal sehen. Er erzählt und erzählt. Und wenn ich ihm zuhörte all die Jahre, dachte ich immer, er erzählt die Welt. Die ganze Welt erzählt er mir. Herrlich ist das. Schon als Kind hat er das getan. Er saß aufrecht in seinem Bettchen und erzählte. Und wir lauschten nebenan an der Wand. Hier, Herr Paul, ist das Schriftstück. Es ist keine Tinte da. Nun sind Sie aber ungeduldig. Das kann man Ihnen richtig ansehen. Er will meine Unterschrift haben. Er will, dass ich meine Unterschrift unter ein wichtiges Dokument setze. Aber die Tinte ist eingetrocknet. Es ist keine Tinte mehr in dem Glas. Ich habe auch schon so lange nichts mehr geschrieben. Hier, nehmen Sie meinen Füllfederhalter. Das ist doch nicht etwa wegen der Wohnung, Paul. Herr Helm, Sie wollen uns doch nicht etwa aus unseren Räumen vertreiben. Das werden Sie doch nicht tun. Ich habe damals Paul aus Berlin hierher geholt, damit er eine Bleibe hat. Sie kriegen im Vorderhaus eine viel bessere. Da will ich aber erst gefragt werden. Fräulein Luise, Ihr Bruder und ich. Du unterschreibst das nicht, Paul. Ich schreibe. Ich habe geschrieben. Ich gebe Ihnen die Feder zurück, Jüngling. Vielen Dank, Herr Paul. Es ist so wichtig für mich. Es hängt für mich, ja, alles hängt für mich davon ab. Ich störe Sie jetzt nicht länger. Jetzt ist alles in Ordnung. Was kaust und wirkst du denn? Das ist ja unästhetisch. Herr Paul, wenn Sie mir bitte das Schriftstück... Hab's gefressen. Hab's mir einverleibt. Paul, was du alles für Schlinge tanzt. Sehr schmackhaft. Nee, Paul, sowas. Sie haben das Papier verschluckt? Ja. Unverschämt, mir so einen Schrecken einzujagen. Ich weiß ja nicht, was hier vorgefallen ist, während ich selig in der Oper saß und Verdi mich in eine ganz andere Welt versetzt hat. Will das auch gar nicht wissen. Sie haben so schöne große Pläne im Kopf für alle möglichen Unternehmungen. Malen sich alles schon ganz herrlich aus. Und dann scheitern Sie an einer Kleinigkeit, weil Sie an die Kleinigkeit nicht gedacht haben. Sieh mal, Paul, den grünen Beutel hier, der ist nicht von uns. Lilos Tasche. Gut, dass die laute Dame weg ist. Mal sehen, was sich in dem Beutel befindet. Eine Thermosflasche, die fehlt uns schon lange. Und Orangen, vermutlich die ohne Kerne, damit man nicht immer spucken muss. Es gibt keine mehr mit Kernen. Paul spuckt immer beim Essen, isst und spuckt. Das kann er sich gar nicht abgewöhnen. Hier zwei Becher Pudding mit Himbeersoße. Als ob sie das geahnt hätte, Paul. Grießpudding ist doch Pauls Lieblingsspeise. Mit Zimt hat er noch lieber. Vielleicht ist Zimt extra dabei. Zimt nicht. Was machen wir nur mit Ihnen, wenn alle Ihre Unternehmungen so kläglich scheitern? Paul, sag doch mal, was doch eine so große Erfahrung. Es gibt doch sicher Berufe, in denen man auf keinen Fall scheitern kann. Und gar nicht auf Talent ankommt. Fremdenführer. Schlafwagenschaffner. Das sind doch oft so schräge Existenzen. Ich weiß das ja auch nicht. Gib du doch mal einen Rat, was aus dem jungen Mann werden soll. Du weißt es doch immer. Du bist ein so guter Psychologe, Paul. Du lieber Himmel, ich rede. Und er ist eingeschlafen, so ist er. Ich lege jetzt mal die Platte auf. Haben Sie Zeit? Ich habe jetzt Zeit. Was macht man mit einem Menschen, der nicht von der Stelle rückt? Er ist da. Er bleibt sitzen, wo er sitzt. Wo will ich erkoren, wenn sich mein Traum so erfüllt? Herrlich. Herrscher tapferer Männer,